Kundgabe 3951. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.1.1947. Geistiger Tiefstand. Unkenntnis der Naturgesetze und ihrer Auswirkung. Die Gesetze der Natur zu ergründen ist euch Menschen nur im beschränkten Maße möglich, weil dies mein Wille ist, solange eure Seelenreife nicht einen bestimmten Grad erreicht hat. Ihr könntet aber jederzeit die Schranken, die ich euch gesetzt habe, durchbrechen mit meiner Hilfe. Und dann ist euch jedes Gebiet erreichbar, jedes Wissen erschlossen und jegliche Forschung ist euch möglich. Denn dann habt ihr mich selbst als Lehrmeister, der euch wahrlich recht unterweiset, auch in Gebieten, die menschliche Verstandestätigkeit erfordern, um zum rechten Ergebnis zu kommen. Und also müsstet ihr dazu eine geistige Reife besitzen. Ihr müsstet mit mir in Verbindung stehen, im Denken und Handeln. Solange euch aber diese geistige Reife mangelt, werdet ihr Wahrheit und Irrtum nicht zu unterscheiden vermögen und also auch unfähig sein, Kräfte zu ergründen, deren Ursache und Wirkung festzustellen und sie entsprechend auszunützen. Ihr könnt wohl jederzeit Versuche anstellen und euer Wissen scheinbar vermehren. Ihr könntet aber auch mit der Unterstützung jener Macht arbeiten, deren ständiges Bestreben das Zerstören meiner Werke ist, über die sie selbst keine Gewalt hat. Und niemals werde ich daher solche Versuche segnen, es sei denn, es sind pur Werke der Nächstenliebe, Versuche, um der notleidenden Menschheit zu helfen, ohne eigenen Vorteil dadurch erzielen zu wollen. Dann werden euch auch alle Kräfte untertan werden. Dann werdet ihr sie nützen können, unbeschränkt und größte Erfolge zu verzeichnen haben. Denn dann habt ihr auch einen bestimmten geistigen Reifegrad erreicht, der euch rechtes und wahres Denken gewährleistet. Und ihr werdet eure Erfahrungen bereichern können und segensreich tätig sein. Die Menschheit ist aber nun auf einem Tiefstand angelangt, dass auch die Forschenden ohne mich arbeiten, dass sie nur rein verstandesmäßig tätig sind und nur noch das Bestreben haben, sich die Kräfte der Natur dienstbar zu machen, um irdischen Erfolges willen. Also habe ich denen eine Grenze gesetzt, die sie bei ihrer falschen Einstellung zu mir und zur Materie nicht überschreiten können. Und so werden ihre Forschungen und Berechnungen nicht irrtumsfrei sein, wenngleich sie von ihrer Richtigkeit überzeugt sind und darauf experimentieren. Nur teilweise sind die Gesetze der Natur euch bekannt, denn meine Kraftausstrahlung ist ungeheuer. Sie durchströmt die ganze Unendlichkeit, und zwar nicht willkürlich und planlos, sondern nach meinem Grundgesetz von Ewigkeit verteilt auf alle Schöpfungen so, dass ihr Bestehen und Erhalten gesichert ist, solange ein Schöpfungswerk seine geistige Aufgabe zu erfüllen hat. Also ist die Kraft gewissermaßen gebunden. Sie ist angepasst in ihrer Stärke der Größe eines Schöpfungswerkes und wird, solange das richtige Verhältnis hergestellt bleibt, erhaltende und aufbauende Wirkung haben. Darum kann das Maß von Kraft nicht willkürlich erhöht werden, ansonsten die Wirkung eine zerstörende ist. Mir selbst, als Schöpfer von Ewigkeit, steht wohl die Macht zu, die Wirkung aufzuheben oder sie so zu verteilen, dass durch Erstehen und Beleben neuer Schöpfungen ein Ausgleich geschaffen wird. Dem Menschen jedoch mangelt, ob seiner Unvollkommenheit, diese Macht. Und also fällt eine durch seinen Unverstand ausgelöste Kraft auf ihn selbst zurück. Das heißt, sie vernichtet nicht nur, die meiner Naturgesetze unkundig sind, sondern sie vernichtet das ganze Schöpfungswerk, das Menschen zwecks Ausreifung ihrer Seelen trägt. Ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und den Verstand der Verständigen verwerfen. Solange Sie ohne mich an Forschungen herangehen, wird Ihr Denken getrübt sein und das Ergebnis falsch. Und die Folge wird sein, eine nicht berechnete Auswirkung, ein Untergang des Schöpfungswerkes, dessen Erhaltung in rechtem Maß ihm zuströmende Kraft bedingt. Und so wird durch menschlichen Willen, der nicht mich, sondern ausschließlich die Materie zum Ziel hat, das letzte Vernichtungswerk auf dieser Erde veranlasst, ohne von mir gehindert zu werden, weil die Zeit erfüllt ist und die gesamte Menschheit, bis auf die kleine Schar der meinen, reif ist zum Untergang. Amen.